er ist wie Jesus, so rein und voller Wahrheit. Millionen Menschen rühmen den Herrn der Herrlichkeit. Er ist meine Sonne, mein Licht zu jeder Zeit. In meinem Herzen sing ich vor Freude alle Zeit. Jesus machte mein Leben frei, lass die Melodie erklingen. Jesus machte mein Leben frei, von der Liebe muss ich singen. Jesus machte mein Leben frei und mein Herz ruft zum Zerspringen. Halleluja, Halleluja, durch Jesus bin ich befreit. Ich war so gebunden an Dingen, die vergehen, war immer auf der Suche nach Glück, das nicht vergeht. Jesus hat mein Leben so wunderbar befreit. In meinem Herzen sing ich vor Freude alle Zeit. Jesus machte mein Leben frei, lass die Melodie erklingen. Jesus machte mein Leben frei, von der Liebe muss ich singen. Jesus machte mein Leben frei und mein Herz ruft zum Zerspringen. Halleluja, Halleluja, durch Jesus bin ich.